hätte die deutschen Truppen verbannt. Gefürchtet bei Feind seine Strategie und List. Männer von seinem Schlag mein heute vermisst. Es waren verdammt die Ehre, Soldaten der Platz. Panzersoldaten wenden in das Blatt. Am Himmel zog die Luftwaffe ihre Spur. Deutsche Soldaten nach Afrikatur. Von Tripolis bis nach Biagrain. Über den Ölfeuer.